direkt an. Ja, ich grüße euch alle sehr zu heutigen Sitzung des Team Polgips. Ich habe ein SMS bekommen, das freut mich. Es ist 20 Uhr am 27.10. Die Formalie sehen wie üblich auf. Protokoll macht es gerade, Moderation meine Wenigkeit, Aufzeichnung, steht drin, dann läuft. Also läuft das dann wohl, das ist schön. Gut, organisatorisches, hat da jemand was? Falls nein, muss ich nämlich dann da kurz reinquetschen, um ein bisschen Zeit zu stehen. Mach erstmal, ich hätte noch eine Sache, die wir generell mal besprechen sollten, aber das kommt nachher. Hallo, ist jemand da? Ja. Ah, okay, ich dachte, bei mir war was kaputt. Geoffrey, wolltest du nicht Dinge tun? Ja, tatsächlich, das ist jetzt peinlich, aber gerade eben hatte ich nicht damit erwartet, so schnell dran zu kommen. Jetzt muss ich nochmal kurz das entsprechende Pad raussuchen. Gib mir nochmal 10 Sekunden. Ja gut, dann kann ich ja mal kurz zwischendurch reinspringen. Es bestand ja schon mal vor über einem Jahr mal die Planung, dieses Voll-GF-Treffen auch umzugestalten, auch von der Organisation her. Wie weit ist denn das damit? Soll man das nochmal angehen? Grund ist, sehe ich folgendermaßen, sich jede Woche hier anzuhören, was die Leute so Tolles gemacht haben, bringt uns irgendwie nicht weiter. Mir fehlt einfach mal nach vorne zu gucken und um Themen hier zu behandeln, wofür das ja eigentlich hier sinnvoller wäre, anstatt sich jeden Tag jedes Mal anzuhören, was kommt und was gelaufen ist. Das kann man auch nachlesen. Da hast du prinzipiell sehr recht und ich sag mal so, wir haben in der Vergangenheit immer wieder versucht, genau das umzusetzen. Zum Teil scheitert das an der Zeit, zum Teil scheitert das an der Menge der Leute, zum Teil auch am Input, aber genau der Gedanke, den du jetzt da ansprichst, steckt zum Beispiel dahinter, als wir diesen Aspekt mit den anderen Parteien mit reingenommen haben. Zum Beispiel auch unter anderem deswegen, weil ich eben nicht möchte, dass diese Berichte so extrem ausarten, oder beziehungsweise weil Christoph das nicht möchte, ist es halt auch so, dass wir jetzt versuchen, diesen Berichterstattungsteil innerhalb von einer Stunde durchzubekommen, um dann ab 9 Uhr einen anderen Zeitslot für andere Sachen zu haben, eben für politische Arbeit. Die AG Datenschutz mit der VDS-Aktion hat das in der Hinsicht schon sehr richtig genutzt. Also in gewisser Weise, ich bin da für Ideen, wie man das wirklich konkret umgestalten kann, immer dankbar. Es ist nicht so, als wäre ich mit dem ich sehe quasi die aktuelle Tagesordnung, wie wir sie abarbeiten, auch eher als einen Arbeitsstand, als an ein komplett eingespieltes System. Aber teilweise ist es halt auch so, dass man ein bisschen mit dem arbeiten muss, was man hat. Und dann ist es halt auch wieder etwas schwierig, da diesen heiligen Gral spontan zu finden. Aber umso dankbarer bin ich dir für das Zuspiel, weil, ich überlege mal, wie weit ich aushole mit meiner Idee oder mit meinem Vorschlag. Die Idee kommt aus der Zeit, als wir damals, also hier jetzt ich als Moderator und Christos damals, vor Würzburg diese Mumbles gemacht haben bezüglich Antragsbesprechung vor Würzburg, also für Satzungsänderungsanträge, Programm etc. Und wir haben halt, wir hatten da sehr oft die Situation, dass man einerseits einen sehr großen Input zu Themen hatte, also es war durchaus eine gewisse Nachfrage nach so einem Diskussionsforum da. Andererseits war es so, dass sehr oft Sätze kamen das ist ein sehr, sehr toller Antrag, aber ein, zwei Sätze und Nebensätze hätte ich halt gerne geändert und so wie er jetzt ist, fürchterlich kann ich ihm nicht zustimmen. Dass man also oft gemerkt hat, dieses öffentliche Diskutieren über Anträge führt natürlich auch zu einer gewissen Qualitätskontrolle. Das war in dem Fall jetzt blöd, weil das war ja in den letzten zwei Wochen vor Würzburg, damit außerhalb der Antragsfrist. Aber ich hatte mir halt dann überlegt, einerseits um eine Motivation für derartige Programmarbeit zu schaffen, zweitens um eben ein bisschen von diesem Berichterstattungsteil wegzukommen und um drittens so eine Art Qualitätskontrolle und auch politische Diskussion anzustoßen, würde ich gerne in Zukunft, wann immer Nachfrage danach besteht, ab 21 Uhr nach dem Team Polgev eine Art Diskussionsforum anbieten für konkrete Programmanträge. Also das stelle ich mir so vor, jemand kommt auf mich zu, sagt mir, ich habe hier ein Positionspapier oder ähnliches, ich möchte das gerne diskutieren, dann stellt man das vor, ähnlich wie es eben damals in dieser Runde auch war. Vorstellung wird darüber diskutiert, man kann dazu sagen, was man gut findet, was man schlecht findet, ob man es politisch für piratik hält sozusagen. Man kann Kritik äußern, man kann auch sagen, wenn man überhaupt nicht dem Papier zustimmen möchte, dann kann man einfach natürlich ein Gegenpapier entwickeln und die beide konkurrieren abstimmen lassen bei einer Gelegenheit. Aber das wäre so meine Idee, dass man wirklich eine Plattform bietet, um Programmdiskussion in einem vernünftigen, moderierten Rahmen zu ermöglichen. Wovon ich mir erhoffe natürlich, dass das über die Nachfrage auch natürlich die Diskussion wieder anbietet. Ja, darum geht es mir nicht. Das ist eine Sache der Antragskommission, die wir einrichten müssen für den nächsten Parteitag, weil es jetzt wirklich nochmal freitags bis 12 Uhr hin, um die Anträge reinzukloppen. Es geht mir einfach darum, einfach auch mal zu gucken, was kann man in Zukunft machen. Beispielsweise, wenn wir die Flüchtlingsthematik nehmen, kann man sagen, da kriegen wir viele Punkte aus unseren Programmen schön mit transportiert. Was ist denn da mit dem öffentlichen Personennahverkehr, dem Umlagefinanzierten? Weil die Leute müssen ja auch befördert werden. Und ich rede jetzt nicht nur von Flüchtlingen, ich rede von allen Menschen, von den Bedürftigen und Einkommensschwachen. Ich will nicht sozialschwach nennen, weil das sind sie ja nicht. Dann kann man gleichzeitig die Ausbildung mit reinbringen. Was kam jetzt in den letzten Tagen im Radio oder in den Medien? Die Arbeitsagentur gibt immer weniger Geld für Fortbildung aus. Ja, gut. Dann kann man doch mal gucken, wie kriegt man das zusammen mit den Flüchtlingen und mit den Leuten, die jetzt im Moment in ALG II sind. Also da sollte man mal drüber reden und nicht jedes Mal darüber sich anzuhören, eine Stunde lang, was gelaufen ist und was als nächstes kommt. So schön das ist, aber das kann ich auch nachlesen. Ja, nicht unbedingt. Du kannst das vielleicht nachlesen, aber es ist für ein paar Leute eigentlich auch ganz praktisch. Man muss es nicht in aller Ausführlichkeit machen, aber ich bin immer sehr dafür, dass dann zumindest so ein, zwei Punkte sind, wo man sagt, okay, das ist jetzt wichtig. Da brauchen wir eventuell auch Unterstützung. Da brauchen wir Ideen, da brauchen wir Leute, die uns dabei helfen, wenn man da was plant, dass das dann eben in der Runde auch gesagt wird. Und ich finde schon auch, dass wenn was abgelaufen ist, was wirklich gut gelaufen ist, man das auch laut sagen sollte, weil wir sonst nämlich auch wieder in diesen Strudel kommen, es passiert ja gar nichts, weil es passiert sehr wohl was. Und darüber sollte man dann auch schon sprechen, wenn auch natürlich nicht ganze halbe Stunden lang. Ja, da spricht ja auch nichts gegen. Dass man das, was erreicht worden ist, mal kurz anspricht und sagt, hier, das ist gut gelaufen, da können wir raus lernen, das können wir weiter, etc. Aber darum geht es ja. Und nicht jedes Land einzeln abfragen und was ist bei euch gelaufen und bei euch gelaufen. Wie gesagt, das kann ich auch nachlesen. Ja, sagen wir es mal so ist es dann wenigstens strukturiert und meine Güte, wenn halt jetzt nichts gelaufen ist, dann sagt man halt, es ist nichts gelaufen und wenn nichts ansteht, dann sagt man auch, es steht nichts an, dann ist man relativ schnell damit durch. Man sollte halt aufpassen, dass man nicht irgendwie leer redet. Hinzu kommt auch in der Theorie, gibt es ja diese Leitfragen, die in Teile 44 bis 48 stehen, die ja auch durchaus so gedacht sind, dass man sich eben auf diese Fragen schränkt in seinem Sprechteil, dann sagt, der Rest steht im Pad und sich damit auf das Wesentliche beschränkt. Und diese Fragen natürlich, die dann so in gewisser Weise in die Runde gestellt werden, die brauchen natürlich auch diesen Kreis. Das war so die Idee auch hinter diesen Leitfragen, das sollte darauf rauslaufen, dass die Leute weg davon kommen, hier das Ergebnisprotokoll vorzulesen, das man wirklich nachlesen kann, sondern wirklich herauskehren, welche Aktionen haben ein positives Echo erzielt und wo kann man euch unterstützen und habt ihr Fragen an die Runde, habt ihr gerade was ihr diskutieren möchtet. Aber ansonsten noch, Algol, zu dem, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel bezüglich ÖPNV, das ist eine Sache, schreibt dazu mal 3-4 Zeilen als Ausgangsfrage, als Ausgangsthese und wir können das herzlich gerne in diesem Diskussionsformat, das ich gerade angeboten habe, diskutieren. Also ich erwarte da ja nicht, dass jemand ein komplettes Positionspapier oder einen kompletten Programmantrag einreicht, auch wenn das natürlich genauso möglich ist, aber man kann theoretisch auch mit einer einzelnen Frage und 3-4 Antworten, die dann logisch aufeinander aufbauen, so als Grundgerüst in so eine Diskussion reingehen. Das geht natürlich genauso. Na gut, das war jetzt ein Beispiel rausgezogen aus dem Gesamtkonzept. Da hoffe ich ja auf diese Themenbeauftragten treffen, weil da gibt's kann man ein bisschen weiter diskutieren. Aber lassen wir es einfach mal dabei, lass uns das mal überdenken, wie es weitergehen kann. Oder genau, wie man es verbessern kann. Ja, also ich bin da auch, wie gesagt, ja damit beschäftigt. Also diese Rostra-Nummer, die ich jetzt reingepostet habe und die ich auch gerade erklärt habe, das ist für mich natürlich auch wieder nur ein Arbeitsschritt. Aber natürlich, klar, dass das noch nicht der Weise letzter Schluss ist, da bin ich so natürlich auch als Moderator und der so ein bisschen im Hintergrund bastelt, der Erste, der das sofort zugibt. Ansonsten, jetzt wie gesagt, nochmal der Aufruf, falls irgendjemand von euch ein Positionspapier in der Mache hat, bei dem es nicht ganz sicher ist, ob es schon irgendwie gut ist, ob gewissen Ansprüchen genügt, ob wenn irgendjemand eine Frage hat, zum Beispiel, wie steht die Piratenpartei zu XY, wenn irgendjemand etwas überarbeiten will aus einem Landes- oder vielleicht sogar einem Bundesprogramm, dann einfach an mich herantreten, sagt mir Bescheid, damit ich ungefähr weiß, über welches Thema ich moderieren soll. Das ist dann immer ganz nett, wenn ich, vor allem, weil ich dann auch weiß, an welchen Dienstagen ich das machen müsste und würde und wann nicht. Auch das ist für die Planung manchmal ganz angenehm, wenn ich das vielleicht einen Tag oder so vorher weiß. Und dann freue ich mich sehr und hoffe darauf, dass wir hier bald entspannte Programmardiskussionsrunden an Dienstag ab 9 haben. So. Ich möchte nochmal folgenden Hinweis geben. Für diese Diskussion, Michael, die du gerade angesprochen hast, beispielhaft haben wir ja die Koordinatorenkonferenz, wo sich die AGs zu thematisch unterhalten und auch überlegen, wo sind Schnittmengen. Also dafür ist eigentlich genau die Koordinatorenkonferenz gedacht. Da ist mir klar. Und halt auch die Themenbeauftragten untereinander müssen sich da ein bisschen koordinieren und absprechen. Jo. Sehr gut. Gibt es noch weitere Fragen, Wortmeldungen, sonstiges Organisatorisches? Ja, ich hätte noch was Allgemeines zu den Logbüchern. Da hatten wir gestern bei uns im Landesvorstand drüber gesprochen. Also da war erstmal die Frage, ist da noch irgendwie was zu finanzieren? Vom Saarland wurde da was zugesagt oder nicht? Die wussten es nämlich nicht. Und das Zweite wäre, ob diese Logbücher dann auch über den P-Shop dann erhältlich sind. Ja, antworte ich mal kurz. Also, dass sich das Saarland beteiligen will, davon haben wir noch nichts gehört. Deswegen habe ich sie auch noch nicht aufgeführt. Wäre natürlich schön. Ansonsten hat Stefan Logbücher und die anderen Materialien vorrätig bei sich. Kann sie auch dem Saarland kurzfristig zuschicken. Grundsätzlich kann man es auch, soweit ich informiert bin, über den P-Shop beziehen. Okay, dann wäre die Lösung, die wollten nämlich dann am liebsten das über den P-Shop ziehen. Wenn das möglich ist, dann würden wir darüber ein paar bestellen. Gut, und dann habe ich noch eine Sache wegen den Ständen, die wir ja auf Twitter auch diskutiert haben, wegen den Infoständen. Auch da würde ich gerne nochmal den Bedarf melden. Also insgesamt haben wir die Absicht, 5 für Saarland zu bestellen. Also nur mal allgemein. Das war mal das zum Allgemeinen. Ja, ich möchte aber trotzdem zu bedenken geben, dass wir letztlich die Logbücher ja auch grundfinanzieren müssen. Also freuen wir uns natürlich auch über einen kleinen Beitrag vom Saarland. Das müssen ja nicht 100 Euro sein, wenn ihr nur relativ wenige Logbücher und Materialien benötigt. Brandenburg hat ja auch sich jetzt nur mit 50 Euro beteiligt. Aber das können wir ja noch intern besprechen. Ja, also herzlich gern. Also 50 Euro dürfte machbar sein, sage ich jetzt mal einfach so. Wer würde dann das bekommen über die Hauptbankverbindung oder habt ihr eine extra? Nein, das läuft über ein Konto der Bundespartei. Kann ich dir zumailen, wenn du mir kurz eine Mail schickst mit deiner E-Mail-Adresse? Ja, gerne. Dann würde ich aber auch vorschlagen, dass ihr direkt bei Stefan die bestellt. Ich könnte mir vorstellen, es geht schneller in der Abwicklung. Ja, ich schreibe dir jetzt einfach gerade mal die E-Mail-Adresse rein und dann regeln wir das. Guti. Apropos Stichwort Bundeswehr der Themenwochen /Open-Antrag. Michael, gibt es außer der Frage noch was zu erwähnen oder haben wir das, was im Patch steht, bereits abgearbeitet? Ja, ich wollte nur den Hinweis geben, dass die Sachen jetzt versendet sind. Am Freitag geht es ja mit den ersten Veranstaltungen los. Und mal schauen, wie die Resonanz dann ist. Da werden wir ja drüber berichten. Ansonsten haben wir jetzt Themen von den Landesverbänden genannt bekommen für die zweite Themenwoche und da müsste dann bald entschieden werden. Deswegen habe ich auch Christoph eine Mail gemacht vom Bundesvorstand, wie aus diesen Themenvorschlägen denn jetzt das zweite Thema geschickterweise ausgewählt werden soll, weil wir müssen ja bald mit der Vorbereitung der zweiten Themenwoche dann anfangen. Alles klar, dazu noch weitere Fragen? So sprechen Sie jetzt oder mögen Sie wie immer schweigen? Da dies nicht der Fall zu sein scheint, gucken wir mal weiter. FSA 15, ich sehe die letzte Station ist gekommen, was ich bereits im letzten Mal missverständlicherweise angenommen hatte, am 31.10., also an Halloween. Passenderweise endet die Freiheit statt Angst Tour 2015 in Buchholz in der Nordheide. Ich muss mal kurz gucken, ich gucke gleich noch meine linke letzte Station, ist die offizielle Info oder wer hat das reingeschrieben? Nur, dass ich dann keine falschen Infos weiter proliferiere. Also, es stehen keine weiteren im Tourplan. Ja, das steht auch auf der Webseite, bisher letzte Tourstation, also wird das dann schon so stimmen. Ich nehme mich an, dass jetzt auf den letzten Wochen im November noch jemand was anmeldet. Gut, dann weiß ich Bescheid und ändere das auch bei Gelegenheit im Pad. Gut, Freiheitsserver, da steht was drin. Wer will das vorstellen? Ist das Slash nicht da? Doch. Nee. Ich bin rausgetappt und gucke gerade aufs Pad, aber ansonsten erzähl du noch mal was. Ja, kurz gesagt, läuft, ja. Er hat jetzt beide Teams personell vollständig und gebrieft. Demnächst ist Treffen des Tech-Teams. Terminierung fürs erste Treffen des Web-Teams kommt dann auch. Ja, es läuft. Es fängt jetzt so weit dann an, sich zu entwickeln, Gott sei Dank. Okay, Fragen dazu? Wortmeldung? Ja. Kannst du mir in zwei Sätzen kurz mal abreißen, was der Freiheitsserver ist? Ich jetzt als Wahnsinnstechniker. Prinzipiell gesehen ist das was in der Art, von der groben Richtung her, wie das Tor-Netzwerk. Soll also dann also tatsächlich auch dazu dienen, voll anonym unterwegs zu sein. Das Schlimme ist, der Slash kann das viel, viel tausendmal besser erklären als ich, weil der auch weiß, was er technisch vorhat. Und es gibt irgendwo ein Pad, wo es drinsteht. Geoffrey, hast du irgendwo noch den Link? Den Link zum Freiheitsserver-Pad. Ja. Den kann ich dir raussuchen, aber wenn das immer noch so ist, wie ich das in Erinnerung habe, dann ist dieses Pad auf Private geschaltet und nicht von außen lesbar und das ist auch Absicht so. Von daher werdet ihr mit dem Link spontan jetzt wenig anfangen können. Okay, dann lass uns da hier mal das abbrechen. Ihr wollt also einen Anonymisierungsdienst letzten Endes anbieten. Ganz ja, vereinfacht gesagt, ja. Auch also sehr, sehr, sehr vereinfacht gesagt, ja. Warte mal, ich guck mal gerade, ob ich da was finde, ja? Ganz kleinen Moment. Wir machen ja mal weiter Text und gucken mal, was als nächstes dran ist. Wahlkampf Bavü, der Color of the Sun ist da, glaube ich, ne? Ja, ich bin da. Es haben sich zwar jetzt bereits vereinzelt Helfer aus anderen Landesverbänden gemeldet, aber wir brauchen noch dringend weitere Helfer für viele, viele Wahlkreise, die wir schon aufgestellt haben, wo wir aber noch Unterschriften brauchen. Und zwar 150 Unterschriften sind in jedem der theoretisch bis zu 70 Wahlkreise zu sammeln. 150 Unterschriften bis zum Donnerstag, den 14. Januar, 8 Uhr. Und da sind wir in vielen Wahlkreisen noch weit davon entfernt, auch mangels Piraten, die dort sammeln können. Deswegen brauchen wir weiterhin jede Hilfe aus dem Bund. Leute, die hier übernachten wollen, für die habe ich auch Unterbringungsmöglichkeiten. Aus diesem Grunde meldet euch auf der Seite, die ich gleich poste, stehen auch nochmal meine Kontaktdaten. Okay, gibt's dazu Wortmeldungen? Ja, ich kann dazu berichten, dass wir auf dem LPT NRW auch dazu gesprochen haben und dass es von Mitgliedern der Fraktion Angebote gibt, Fahrgemeinschaften zu machen und so weiter. Die werden sich, ich denke, in den nächsten Tagen bei euch melden und dann hoffentlich mit 10 Leuten irgendwie fleißig bei euch mithelfen. Ja, ich bräuchte dann jetzt nochmal den Hinweis, weil ich war jetzt mit dem Kopf gerade woanders. Wo ich deine Kontaktdaten genau finde, weil ich möchte da nämlich auch noch ein bisschen Werbetrommeln. Und ich fand sie nämlich nicht im Wiki. Also, meine Kontaktdaten stehen oben auf der Seite. Kontakt für Sammelwillige, da ist mein Wiki-Profil verlinkt. Und zwar über der Tabelle mit dem ersten Wahlkreis Stuttgart 1 unter dem Inhaltsverzeichnis. Und wenn das schlecht sichtbar bzw. auffindbar ist, muss ich mir noch überlegen, wo ich das anders auf der Seite hinsetzen kann. Danke. Ja, also es war jetzt kein Vorwurf, sondern tatsächlich, ich habe es gesucht, ich habe es nicht gefunden. Und wie gesagt, ich möchte nämlich auch ganz gerne ein bisschen Werbetrommel rühren und dann den Leuten auch sagen, hier, meldet euch. Ne? Jetzt habe ich's. Okay. So, Die Protokollantin sagt gerade, jemand möge die Kontaktdaten bitte noch ins Pad posten. Wir gehen derweil schon mal weiter zum Wahlkampf Rheinland-Pfalz. Wer ist denn da? Guten Abend. Ich sage gleich was zu unserem Wahlkampf bei Rheinland-Pfalz, weil das ist natürlich das Hauptthema. Wo ich darauf hinweisen möchte, gerne wäre nochmal am Donnerstag, gibt es wieder ein länderübergreifendes Mumble. Es ist um 19.30 Uhr im Mumble NRW Raum Baden-Württemberg. Da könnten gerne die anderen Länder, die auch Wahlkampf führen, mal schauen. Und von Grafik und Bund sind natürlich auch immer gerne Leute gesehen. Okay. Noch was zum Wahlkampf oder war es das schon? Das war es, das andere kommt gleich beim Land. Okay. Sachsen-Anhalt, ist da jemand da? Scheint nicht so zu sein. Wahlkampf Hessen. Wer will da? Hört ihr mich? Jo. Ja. Okay, ich versuche jetzt mein Mobiltelefon, weil irgendwie Rechner tut es nicht. Ja, so viel erstmal dazu. Es gibt vieles zu klären bei uns noch. Viele Kreisverbände oder einige Kreisverbände planen jetzt doch sehr intensiv Aufstellungsversammlungen. Es fanden Gespräche mit PIKU NRW am LPT in Aachen statt. Weitere Informationen folgen bei der PG Wahlen-Telco. Vielen Dank auch für den Hinweis, dass Donnerstag länderübergreifendes Mumble ist. Werde ich nachher nochmal eine Mail rumschicken, dass ein paar mehr Leute aus Hessen oder zumindest der Beauftragter auch mit dabei ist. Vielleicht schaue ich noch vorbei. Also hört sich sehr interessant an. Ansonsten, ja, bin eifrig am Plan und viele Dinge folgen dann ab und zu auch dann. Okay. So, ja, genau. Dann Stopp VDS, die Aktion ist beendet. Das ist dieses. Dann der Punkt bundesweite Themenwoche auf dem Antrag. Moment, ja, Wortmeldung bitte. Bei dieser ganzen VDS-Aktion, toll, dass wir die Unterschriften wohl beisammen haben, oder heißt die Aktion ist beendet, heißt hoffentlich, dass wir sie beisammen haben. Aber wir hatten noch eine andere Idee, eine sehr kreative oder innovative, mit der man wirklich aktiv gegen die Vorratsdatenspeicherung vorgehen könnte. Allerdings haben wir das nicht ganz juristisch abklären können, wie hoch da die Risiken sind. Wenn ihr Bock habt, stelle ich es in ein paar Sätzen vor. Ganz neues Ding. Die Idee war einfach, wenn diese Vorratsdatenspeicherung von der Politik durchgedrückt wird, dann muss es ja einen entsprechenden Gesetzesentwurf geben. Und die Frage ist natürlich, vor welchem Gericht klagt man gegen einen solchen Gesetzesentwurf? Das ist natürlich die erste. So, und die zweite Frage ist, wie klagt man so? Und wir hatten die Idee, ein Diskussionstool zu nehmen und das ein wenig zweckzuentfremden, indem wir es halt umcoden. Die Idee ist einfach, eine juristische Argumentation muss sich ja erstmal an diesen Gesetzestext halten und dann kann man sagen, gut, also hier in Zeile so und so steht das und das und in Zeile so und so das und das und nach folgendem Recht hat der Bürger aber ein Recht auf so und so. Und dann entwickelt sich daraus so eine juristische Argumentation, dann kommt ein Gegenargument, ja, aber laut so und so steht das und das Recht über dem und dem Recht und so weiter. Und die Idee war, im Grunde eine Webseite zu bauen, mit der man im Voraus einen solchen Diskurs, eine solche Verhandlung, eine solche juristische Argumentation praktisch vollständig abbilden kann, indem man ja letzten Endes Schwarmintelligenz nutzt, das erkläre ich gleich, so dass man dagegen klagen kann und im Grunde die komplette juristische Argumentation im Vornherein abgebildet hat auf dem Computer. Da sind jetzt bestimmt eine Menge Fragen zu. Also die Idee ist einfach, man markiere zwei Stellen in diesem Text von diesem Gesetzesentwurf und kritisiere die juristisch so nach folgendem Recht und so weiter, ja. Und so könnte man dann einfach sagen, Juristen geht auf diese Seite, argumentiert dafür und dagegen und dann könnte man eine vollständige Argumentation vornherein abbilden und dann nur die Argumente vor Gericht bringen, die letzten Endes Bestand haben, nachdem Tausende von Juristen sich da schon längst draufgestürzt haben. Das wird eine Sache sein, die die Gegenseite in extreme Schwierigkeiten bringt und es ist eine neue Idee komplett, aber ich weiß nicht, und da sind jetzt Juristen gefragt, ich weiß nicht, inwiefern wir da das Rechtssystem Ja, inwiefern das sowas ist wie Rechtsbeugung oder sowas erstens. Und zweitens hätte ich da gerne noch ein bisschen Input zu. Und wer es realisieren soll, steht auch absolut noch nicht fest. Das ist bis jetzt eigentlich nur so ein Konzept. Meld. Bitte? Entschuldigung, Moderator? Ja, mach mal. Aber bitte, ich meine, ich finde das Thema spannend. Ich will es jetzt aber aufgrund des etwas engen zeitlichen Rahmens nicht zu weit ausarten lassen. Also gebt dafür jetzt nicht länger als 5 Minuten. Falls ihr das danach diskutieren wollt, dann ab 9 bitte nochmal separat. Okay, also ob hier in dieser Runde jetzt der entsprechende juristische Sachverstand ist, das weiß ich nicht. Ich will es annehmen, ich habe ihn nicht. Davon abgesehen ist das Ganze auch schon mal mit Patrick abgesprochen worden, der ja wohl entsprechend eine Verfassungsbeschwerde einreichen will. Ja, das Problem ist, die Realisierung hat sich extrem schwierig gestaltet, weil entsprechende Webdesigner nicht an den Start kamen, weil ich auch sehr wenig Zeit hatte und weil wir es auch einfach, entschuldige, dass ich mal sage, nicht vorangetrieben haben, bevor wir hier wieder klare Verhältnisse haben, wer hier was zu sagen hat. Und insofern ist das so ein bisschen verschwunden. Das ist in der Tat mit Patrick abgesprochen gewesen, allerdings bräuchten wir ein wenig Hilfe dann, um das irgendwie auf die Beine zu stellen. Ich bin zeitlich selber so ein bisschen knapp zur Zeit, und wir brauchen halt ein paar Leute, die Web entwickeln können und coden können. Aber ich meine, es wäre natürlich ein Riesending und es wird garantiert auch eine ziemliche Welle machen, ne? So. Ist im Prinzip ja auch der Versuch, einen Gesetzesentwurf mit dem Computer zu cracken. Und ich denke, das ist schon richtig cool. Also, Entschuldigung. Ja gut, also mal zurück auf die Hauptlinie. Mit wem sprechen wir das jetzt ab? Wann sprechen wir das ab? Um 9 nach der Sitzung. Was sagt denn unsere Protokollantin? Wäre die mit dabei? Die Protokollantin sagt, das kommt auf den Moderator an. Der Moderator würde dafür seine Infrastruktur zeitweise zur Verfügung stellen. Na guck, dann hast du schon mal jemanden aus dem Justiziariat da. So, dann gucken wir mal. Stopp VDS, Memo an mich selbst kommt aus dem aus der Vorlage raus. Wir kommen zu den. Bundesweite Themenwoche Open Antrag steht jetzt nochmal drin. Gibt es da nochmal was oder ist das eine Doppelung im Protokoll? Da jetzt Schweigen auf mich einbrandet, nee, gehe ich mal von der Doppelung aus und gebe weiter an den Bund mit dem ersten Polgef-Bericht und kopiere gleich noch das mit dem Open Antrag nach oben. So, und ich melde mich um 9 wieder. Okay. Ja, mit dem Bund sind wir recht schnell durch. Christos ist derzeit krank, deswegen ist er also auch stark reduziert von der Zeit her. Er hat sich auf jeden Fall noch um die SG-Gestaltung und das Vorankommen der CI-Geschichten gekümmert. Und das ist also auch auf dem Weg. Ich habe Tickets gemacht, organisatorisches rund um die Themenbeauftragten und das Themenbeauftragten-Treffen. Viel mehr war bei mir dann auch nicht drin. Da hätte ich noch eine kleine Frage zu. Auf dem LPT in NRW habe ich beiläufig mitbekommen, dass Christos geplant hat, für den 17. 18. Januar einen TDPA auf Bundesebene zu machen. Für die, die es nicht wissen, TDPA ist Tag der politischen Arbeit, ist so eine Traditionsveranstaltung aus NRW. Was hat es da auf sich? Ja, das ist im Prinzip dieses Treffen. Da könnte dir Moritz Auskunft geben, das macht er mit Moritz zusammen. Ja, genau, mit dem habe ich nämlich gesprochen. Richtig. Aber wieso ist das hier noch nicht kommuniziert worden? Denn gerade 17., 18. oder der Januar ist dicht mit Neujahrsempfängen etc. pp. Du Michael, das kann ich dir nicht sagen. Wie gesagt, Christos ist krank. Der ist tatsächlich auch schon etwas länger krank. Es ist jetzt nichts weiter Schlimmes, sondern einfach tatsächlich einer von diesen ganz fiesen Virusinfekten. Es kann sein, dass es deswegen einfach untergegangen ist, dass er es nicht erzählt hat. Aber ich habe es jetzt auch erst vor kurzem mitgekriegt, dass das überhaupt passieren wird. Na gut, dann warten wir mal ab und ich setze mich mit Moritz in Verbindung. Tu dieses. Okay. Weitere Frage und? Wunderbar. Gucken wir mal. Analysen anderer Parteien. Was gibt es denn da so in der letzten Woche? Ja, außer dass Seehofer gerade abdreht, nichts Besonderes, ne? Das Übliche halt. Ja, das ist auch keine Neuentwicklung. Ja, wenn was auf Europaebene nehmen, Netzneutralität erstmal hingemordet, finde ich jetzt auch nicht so toll, ne? Ja, vor allem durch die andere Partei, nämlich die Grünen, die dann genannt werden im Zusammenhang. Aber Netzaktivisten, aber nicht Piraten. Der CDU-Abgeordnete Erwin Rüttel aus dem Westerwald hat die Reform der Pflegeausbildung auf den uns zur Diskussion gestellt und will sich nicht an den Koalitionsvertrag halten. Als Beauftragter für Pflegepolitik ist das ein relativ kleines Stürmchen im Bereich der Pflegenden. Ich weiß, das sind die Dingens, ist die Pro-TTIP-Haltung von Seiten der FDP, die immer unverblümter wird, eine Neuigkeit oder ist das einfach nur mir heute nochmal besonders stark aufgefallen? Das ist keine Neuigkeit, das ist schon relativ lange so. Auch zuletzt, auf, wenn du auf der Demonstration gewesen bist, dann hast du gesehen, als dieser Demonstrationszug vorbeigezogen ist bei der FDP, hatte die FDP ganz große Poster aufgestellt, wo sie nochmal ihr Dafürsein für TTIP demonstriert hat, musste sogar polizeilich geschützt werden. Und die FDP hatte auf ihrem letzten großen Bundesparteitag dazu eben auch diverse Positionspapiere verabschiedet. Ich würde dazu aber gerne nachher im Rahmen der TTIP-Geschichte auch ein bisschen was erzählen, weil auch gerade dieser Konfliktpunkt hinsichtlich TTIP jetzt wahrscheinlich auch gerade mit zwei sehr prominenten Piratenübertretern zur FDP bestimmt auch nochmal für uns ein Thema wird. Ja. Zur FDP sollte man meines Erachtens auch noch sagen, erwähnen, dass die ja eine Klage gegen die VDS angekündigt haben. Das dürfte für uns auch interessant sein. Wir haben auch einen Antrag dazu jetzt für die nächste Plenarsitzung im Landtag NRW zur VDS. Haben die denn auch geklagt oder haben sie bloß erzählt, sie wollen? Also, über Twitter lief zumindest eine Klageschrift, auf der stand, diverse Antragsteller, die ihren Antrag mit ihrer Tätigkeit als Abgeordneter oder Anwalt begründet haben und die FDP, soweit das denn überhaupt zulässig ist, dass sie als Partei klagen. Es gibt ja die Massenklage auch wieder, ne? Da möchte ich auch nochmal aufrufen, sich da fleißig dran zu beteiligen und Geld zu spenden. Okay, andere Parteien noch was Neues? Erstmal wohl nicht. Wir gucken mal weiter zu Weilwegen. Berichterstattung in Bavü. Ist da jemand aus dem LAFO da? Scheinbar nicht. Dann gebe ich an Olaf für Bayern. Die Flüchtlingskreise brauche ich zu nichts mehr weiter zu sagen. Allein schon, wenn ich an meinen Kollegen Bim denke, der ununterbrochen in Passau unterwegs ist, um Hilfe zu leisten. Er könnte euch stundenlang Sachen. Ich will hier nicht einen auf Theatralik machen, aber es ist ein Thema, das alles andere überlagert. Mit mehreren tausend Einwanderern pro Tag sind die Ordnungskräfte, sind die Helfer, sind die Kommunen völlig überfordert. Ich war gestern in Traunstein, da hat der Justizminister von Bayern eine Pressekonferenz gegeben, und hat mitgeteilt, dass die Justiz mit allem, was da dranhängt, eine verstärkt, das ist eine halbe Milliarde Euro, die da in diesen Bereich jetzt hineinkommt. Ich erwähne das deswegen an dieser Stelle exponiert, weil wir uns aufgrund dieser Sachlage am Sonntag entschlossen haben, unseren Netzpolitik-Kongress zu verschieben. Ich habe ja 3 Monate hier an dieser Stelle auch dafür geworben, dass andere Piraten auch aus den anderen Bundesländern nach München kommen und Mitte, Ende November dann also unseren Netzpolitik-Kongress dem beiwohnen und ihn mitgestalten. Wir haben uns aufgrund der aktuellen Lage der Großpolitik dafür entschieden, jetzt den Netzpolitik-Kongress am wahrscheinlich 23. und 24. April 2016 zu machen, damit wir auch ein bisschen Luft bekommen. Viele Piraten in Bayern sind mit der Flüchtlingssituation befasst. Dieses Thema ist überlagert alles andere. Astrid hat es gerade angesprochen. Wir haben Themen wie die Vorratsdatenspeicherung, Roaminggebühren heute, wenn ich das erwähnen kann. Dieses Positive überlagert das Negative, dass die Netzneutralität ausgehebelt wird. Ich werde das jetzt nicht weiter ausführen, aber Fakt ist, wir haben das jetzt verschoben. Wenn ihr also den Termin aufgrund meiner Werbung gesetzt hattet, dann bitte nehmt den neuen Termin als Richtschnur. Es wird wahrscheinlich der 23., 24. April werden. Es wird wieder in München stattfinden. Und es wird ein guter, runder Netzpolitikkongress werden. Ich werbe also an dieser Stelle jetzt für einen neuen Termin. Und wenn ihr den alten streicht und den neuen einsetzt, dann sind wir im Land Bayern zufrieden. Gut. Dazu, wenn ihr dazu Fragen habt, dann stellt sie gleich. Wir haben natürlich andere Sachen, die bereits angelaufen sind. Dazu gehört die Vorbereitung auf die Themenwoche, Open Antrag, aber auch die Kommunalkampagne Wie digital ist deine Gemeinde? Das Ganze läuft seit letzter Woche. Ihr findet im Pad den Link dahin. Fitte Kommune, Piratenpartei Bayern.de. Wenn ihr daran teilnehmen möchtet, bitte keine Jux-Veranstaltung daraus machen. Schreibt ruhig eure Kommune richtig am Ende des Fragebogens hinein. So könnten wir zwar feststellen, dass sie vielleicht nicht zu Bayern gehört, aber nichtsdestotrotz könnt ihr, wenn ihr den gesamten Fragenkatalog in 10 Blättern durch habt, auch sehen, wie fit denn eure Kommune ist. Das dazu, Termine der letzten Tage habe ich auch mit reingeschrieben, unter anderem Medientage in München und Kreisetreffen in Ingolstadt. Die kommenden Sachen habe ich ebenfalls. Wenn ihr Fragen habt, bitte stellt sie einfach. Danke. So, Fragen dann bitte jetzt an Olaf. Ansonsten gebe ich gleich schon mal weiter. Jetzt haben wir heute mit Projekten und Meta recht viel Zeit verbracht. Also wollte ich euch darum bitten, schon mal präventiv, dass wir nicht allzu lange brauchen. Also bitte stresst euch nicht, aber schaut ein bisschen darauf, dass wir nicht allzu sehr über die 21 Uhr mal rutschen. So, wenn es jetzt keine Fragen gibt, gucke ich mal weiter. Berlin. Ich sehe gerade die Therese Lehne nicht, aber Bruno ist da. Ja gut, dann sprich mal kurz vor Therese ein. Wie ihr wisst, hatten wir unseren Vorstand neu nachgewählt Anfang Oktober auf unserer Landesmitgliederversammlung. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist vom alten Vorstand, wurde wieder neu als Vorsitzender gewählt. Habe als Stellvertreter den Simon Kowalewski. Wir haben auch noch mit dem Faxe einen weiteren Streiter aus der Fraktion. Haben wieder einen sehr, sehr großen Vorstand. Das heißt, wir sind momentan vor allem damit beschäftigt, dass jeder in seinem Geschäftsbereich zurechtkommt. Wir haben sehr erfahrene, fleißige Piraten dabei, wie zum Beispiel die Petra Stoll als Generalsekretärin, die gerade echt einen Mörderjob macht und richtig viel zu tun hat. Hier insofern auch mein großes Lob von meiner Seite, die ist unglaublich fleißig. Aber wir sind natürlich noch dabei, alle Leute einzufinden in ihren Bereichen gleichzeitig. Ich hatte das auch in meiner Antrittsrede in Berlin gesagt, ist ab jetzt für uns Wahlkampf. Das heißt, alle wahlkampfspezifischen Dinge stehen im Vordergrund. Was steht bei uns an? Als nächstes eine große Klausur mit dem Vorstand, wo dann eben auch die Ergebnisse aus der WASTE, das ist unsere Wahlkampfstrategiekonferenz, die wir regelmäßig machen, zusammengetragen wird. Und wir uns dann auch Gedanken machen, wie es da weitergeht. Die SMV muss schleunigst wieder angeschaltet werden, sind kurz davor, um eben unser Wahlprogramm fertig zu machen. Dann gibt es natürlich viele, viele Fragen, die wir aber natürlich vor allem im geschlossenen Bereich unserer Klausur behandeln werden, wie wir mit der Fraktion umzugehen haben im Wahlkampf, wer aus der Fraktion wird als Pirat wieder antreten, wer ist in anderen Parteien, da zeichnen sich diverse Dinge ab, da gibt es bestimmt in der nächsten Zeit mehr, nichtsdestotrotz, es gibt einen klaren Kern von Fraktionsmitgliedern, die auch nach wie vor dafür brennen, als Piraten aktiv zu sein. Darüber bin ich sehr froh. Die haben sich in der letzten Zeit sehr intensiv um uns geschart und werden uns auch unterstützen. Ansonsten Als der Wahlkampf bereits losgegangen ist, merkt man daran, dass zum Beispiel gemeinsame Parteigrenzen sprengende Aktionen, also zum Beispiel gemeinsame Aktionen, nicht mehr so harmonisch ablaufen wie in der Vergangenheit. Es gab jetzt zum Beispiel eine Aktion gemeinsam gegen die alle demokratischen Parteien, die im Abgeordnetenhaus vertreten sind, gegen die AfD zu demonstrieren auf ihrer AfD-Demo, eben als Gegendemonstration. Da gab es einen Aufruf aller Parteien, da wurden die Piraten leider außen vor gehalten. Das Ganze wurde organisiert von den Grünen, die hatten uns ganz bewusst anscheinend nicht eingeladen, wird momentan noch geklärt. War sehr ärgerlich. Wir haben natürlich dann kurzfristig selber schnell noch was organisiert, um entsprechend in der Presse auch klarzumachen, dass wir natürlich dabei sind. Aber daran sieht man natürlich, Wahlkampf geht los. Wir hatten natürlich dann die Möglichkeit, ein bisschen knackigeres Statement zu formulieren als so ein reingewaschenes Statement, das natürlich dann vor allem auch von Parteien mit ausgeht, die wohlweislich ganz viel mit diesem schrägen Rechtsruck zu tun haben. Und wenn sich die SPD oder die CDU mit Flüchtlingen solidarisiert, dann hat das mitunter natürlich was nicht ganz Aufrichtiges. Da konnten wir natürlich in unserer PM dann durchaus aufrichtiger und ehrlicher unser eigenes Programm fahren, was dazu auch geführt hat, dass wir auf einschlägigen Seiten der Rechten, wie zum Beispiel die Junge Freiheit, als einzige in dieser Aktion genannt wurden und auch so gut 200 bis 300 Hasskommentare abbekommen haben. Das sehen wir in Berlin so nach dem Motto, viel Feind, viel eher. So viel zu dem, was gerade in Berlin los ist. Ich habe nur eine kurze Wortmeldung. Ja. Ich habe mich ein bisschen gewundert, in der WUFO-Sprechstunde war irgendein Song, den Bruno gemacht hat, voll in die Kritik geraten wegen politischen Inhalten. Und ich habe mir nur gedacht, what the, ihr wisst schon, wenn sich das wiederholt, dann muss man da mal gucken und bla. Entschuldigung, also können wir es bitte in Zukunft hinkriegen, einen kreativen Ausdruck von politischer Arbeit irgendwie zu trennen oder das trennen zu können, ja. Ich weiß nicht, inwiefern Bruno seine eigenen Ansichten da zum Ausdruck gebracht hat oder inwiefern das einfach nur so ein Dings von der mentalen weißen Platte irgendwie war. Das ist mir auch vollkommen egal. Ich möchte wirklich mal sagen, Leute, ich bin auch Musiker, wir können uns auch auf die Bühne stellen und Kill 'em All schreien, ja. Entschuldigung, aber nein, bitte nicht sowas, ja. Lasst ihn doch seine Musik bitte machen, das ist doch furchtbar. Danke. Also ich gebe jetzt ein einziges Mal ein Statement zu dieser ganzen Geschichte ab, weil ich ganz wohlweislich Veröffentlichungen, die bei uns im Vertrieb stattfinden, nicht kommentiere, weil da komme ich in Teufelsküche. Ich habe mittlerweile weit über 250 Künstler unter Vertrag und das natürlich zwischen Black Metal, Death Metal, Gothic, EBM, Industrial bis zu Folk und Hip-Hop durchaus mal das ein oder andere kritische Thema dabei ist und natürlich gerade die Kunstfreiheit Musiker in ihren Aussagen besonders schützt, ist natürlich selbstverständlich. Aber ich habe, so wie jeder andere auch, immer die Arbeit strikt getrennt von meiner politischen Arbeit. Und das Schöne ist natürlich, sowohl in meinem Vorstand als auch auf der Landesmitgliederversammlung sind solche Themen keine Diskussion, seltsamerweise auf Bundesebene, aber für uns in Berlin natürlich im Landesvorstand keiner Form. Wir wollen nicht anfangen, die Arbeit einzelner Mitglieder, die dann wirklich nichts damit zu tun hat, was man politisch tut, dann irgendwie zu kritisieren. Dann wird es nämlich auch problematisch für irgendwelche Vorstandsmitglieder, die zum Beispiel arbeiten bei russischen Firmen wie Gazprom oder Ähnlichem, weil sie dann plötzlich bei einem kritischen Arbeitnehmer oder Ähnliches beschäftigt sind. Also so gesehen, da gar nicht erst Pandoras Büchse aufmachen. Ich habe mit den Äußerungen von Künstlern im Allgemeinen nichts zu tun noch dazu, wenn sie vor allem über uns vertrieben werden. Und da kenne ich nicht immer wirklich jeden Release, der rauskommt. Also ganz ehrlich, wenn die Kunst von Politik nicht trennen können, müssen wir es ihnen beibringen. Das war's. Danke. Ja, okay. Ja, das gehört zusammen. Nein, Stefan, ganz bestimmt nicht. Ich wollte jetzt gerade eben sagen, über das Thema wird an dieser Stelle bitte keine Diskussion geführt. Erstens mal aus Zeitgründen, zweitens, weil es überhaupt nicht auf unserer Tagesordnung steht. Deswegen beende ich dieses Thema an dieser Stelle jetzt, weil Hashtag Moderator, und gehe weiter zum nächsten Landesverband. Und das wäre der Reihenfolge nach Brandenburg. Thomas, bitte. Ja, guten Abend. Ich versuche mich einigermaßen kurz zu fassen. Gestern gab es ein Radiointerview im Freien Radio Potsdam, das von unserem ersten Vorsitzenden, Frau Schramm, bestritten worden. Thematisch ging es um die Piraten Brandenburg, um IP-Verschleierung und IPv6. Ich habe selber leider nicht hören sollen, habe aber aus unbestätigten Gerüchten gehört. Es soll gut angekommen sein und ja auch beeindruckt haben. Morgen gibt es im Mumble Brandenburg ein Thema des Monats, Asyl und Umgang mit Geflüchteten. Dieses Thema dominiert bei uns auch alles und ja, deswegen gibt es morgen ein Thema des Monats dazu. Und für einen Monat später oder so planen wir das nächste Thema des Monats, bedingungsloses Grundeinkommen. Wir suchen da noch auf Bundesebene vermutlich, weil wir in Brandenburg keinen besonderen Experten haben, einen Referenten, der eine Einführung da machen kann. Also wenn da jemand was dazu sagen könnte, wäre schön. Ansonsten habe ich aus Brandenburg nichts Bemerkenswertes zu berichten. Aber stehe für Fragen natürlich offen. Jo, dann frage ich bitte an Thomas. 21, 22, 23. So, Bremen und Hamburg. Ist da jetzt jemand da heute? Scheint nicht der Fall zu sein. Aber Alex Schnapper für Hessen ist da, an den ich jetzt das Wort übergebe. Ja, hallo? Ich hoffe, mich. Ja, genau. Ah, ich sehe es gerade. Rot ist an. Zuerst einmal möchte ich kurz auf Olaf eingehen und das gern bestätigen, dass die Flüchtlingssituation sehr wohl viel mehr Kraft in Anspruch nimmt, als man sich denkt und vorstellt. Und dass das auch für die Wahlen auch in Hessen sehr wohl ein Thema ist. Nebenbei, was war vergangen ist, wir waren fast vollständig, der Landesvorstand Hessen, beim Landesparteitag in Nordrhein-Westfalen, haben uns sehr wohl gefühlt. Vielen Dank an die Nordrhein-Westfalen-Piraten, die eine sehr entspannte Atmosphäre hatten, sehr gute Beteiligung von Fraktion und Basis und Piraten, also top. Da müssen wir in Hessen einiges aufarbeiten. Dann hatten wir gestern Kreisparteitag in Frankfurt und haben ein paar Visionen vorgestellt und prompt kommen wir mal wieder in der Presse und zwar nicht mit die Piraten schlagen sich und mi, sondern positive Visionen und überhaupt, ich habe da ein paar Links eingefügt. Das ist nicht schlecht, was wir da vorhaben und darauf bauen wir auf. Dann hatten wir sehr viele Landesvorstandsdinge. Ich bereite seit September diese Video-Interview mit ZDF Info vor, diese 140-Sekunden.de Format. Die haben immer noch Interesse an mir, um bezüglich Piraten- und Flüchtlingsarbeit was zu machen. Da ist der Drehtermin nächste Woche. Am Donnerstag ist dann das Skript schreiben. Ich freue mich sehr darauf. Dann findet irgendwo in Hessen ein Open-Antrag-Info-Abend statt, irgendwo in Mittelhessen, ich weiß es nicht so ganz genau. Ansonsten haben wir diese Open-Antrag-Flyer und dieses ganze Ding auch mitbestellt und werden es im Wahlkampf sehr benutzen. Lob an dieser Stelle für Design und Ausführung haben wir in Nordrhein-Westfalen gesehen, in der Hand gehabt, super klasse, wenn wir das gut voranbringen können, dann sind wir wieder mit dabei, so meine Vermutung. Ansonsten haben wir viel noch zu tun im Landesvorstand, mit Aufstellungsversammlungen und politische Themensetzung, Aktionssuche. Da möchte ich ein bisschen mehr politisch werden und nicht nur verwaltend. Prinzipiell immer begrüßenswert. Gibt es dazu Fragen? Das scheint wieder nicht der Fall zu sein. Wir gucken nach Mecklenburg-Vorpommern, wo ich mich sehr freue, Hannes Vogt wieder begrüßen zu dürfen. Ja, hallo, guten Abend in die Runde. Heute wahrscheinlich das letzte Mal, denn wir hatten eine Landesmitgliederversammlung am letzten Wochenende und ich bin jetzt Schatzmeister und werde deshalb, glaube ich, hier nicht mehr dran teilnehmen. Das wird dann Dennis übernehmen, unser neuer Vorsitzender, weil wir ja keinen politischen Geschäftsführer mehr haben bei uns laut Satzung. Aber ich denke, er wird dann hier vorbeischauen. Ja, ansonsten war die Landesmitgliederversammlung sehr gemischt. Wir haben uns nicht aufgelöst, das ist was Gutes. Wir mussten die SMV aus der Satzung nehmen, weil wir kein technisches System haben, um sie umzusetzen. Das ist natürlich wiederum nicht so gut. Wir haben einen Wahlkampfauftakt gesetzt für die Landtagswahl nächsten Jahr. Das war wieder gut, aber es war auch keine Presse da und wir sind irgendwo aufgetaucht. Das war eben auch nicht gut. Ja, ansonsten ist politisch in MacPom auch Flüchtlinge das Thema, aber Flüchtlinge sind hier nicht wirklich das Problem. Wir haben 4 Turnhallen in ganz Mecklenburg-Vorpommern, die Flüchtlinge aufnehmen mussten, weil normale Unterkünfte in Erstaufnahmeeinrichtungen nicht gereicht haben. Also es besteht jede Menge Kapazität, aber was wirklich viel besteht, ist die Wut der Rechten gegen die Flüchtlingspolitik, und die eskaliert gerade in Mecklenburg-Vorpommern, und wir haben da Zustände wie 93 in Rostock, würde ich sagen. Zumindest ist die Stimmung explosiv. In Stralsund haben am Wochenende Autos gebrannt von MV-Patrioten, so nennt sich hier so eine Gruppe. Da waren die Gegendemonstranten, haben halt gesehen, wo sie geparkt haben. Erzeugt wahrscheinlich wieder Gegengewalt, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es sich auch direkt gegen die Flüchtlinge richtet, und wir stehen eigentlich mehr oder weniger hilflos daneben und können nur appellieren, dass das irgendwie menschlich abläuft. Also ja, soweit in aller Kürze aus MV. Okay, gibt es Fragen nach MV? Haltet die Ohren steif. Genau, haltet durch, ihr seid nicht alleine. Ja, danke. Werden wir machen. Ja, genau, auch von meiner Seite. Danke für deine Arbeit, auch danke für dein Kommen und viel Glück für deine zukünftige Arbeit genauso. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Und genau, ja, auch vor allem danke für die Arbeit im Bereich, ich sag mal, des menschlichen Grundanstandes. Ich gebe an Niedersachsen weiter. Wen haben wir denn da heute da? Thomas, du wärst da aus dem LAFO. Würdest du das wieder übernehmen? Ja, sieht so aus. Also schönen guten Abend in dieser Runde. Mein Name ist Thomas Ganzko. Ich war mal kommissarischer politischer Geschäftsführer in Niedersachsen und mache es jetzt ganz offiziell vertretungsweise, wenn unser neu gewählter politischer Geschäftsführer Mario Gärtner abwesend ist, was heute wieder der Fall sein scheint. Von daher, so schnell seid ihr mich doch nicht los. Wie schon gesagt wurde, am 31.10. ist der FSA-Abschluss in Buchholz. Es gibt auch dort einen Ansprechpartner der Piraten vor Ort, der Arne Ludwig, der auch dort Mandatsträger ist, koordiniert da den Piratenauftritt. Es wird darum gebeten, dass möglichst viele Piraten vorbeikommen. Ja, auch zu Open Antrag. Also gut, 3 KVs haben mittlerweile Material abgefordert. Mit dem 4., den Michael genannt hat, habe ich Kontakt aufgenommen, ob die auch noch was haben wollen und was die dann machen wollen. Im Wiki stehen nach wie vor nur 2. Und die wohl positivste Neuigkeit ist, dass unser Mitmachtool namens Ständige Mitglieder Entscheid, SME abgekürzt, demnächst zumindest mit einer Beta-Version wohl an den Start gehen wird. Haben wir seit 1,5 Jahren in der Satzung stehen und nun sind wir soweit, dass wir es auch technisch umsetzen können, wobei der genaue Termin dafür noch nicht feststeht. Und damit bin ich auch schon wieder durch. Herr Rollingen, ich danke sehr. Gibt es Fragen an Thomas? Das scheint nicht so zu sein. Dann gucken wir mal weiter nach Nordrhein-Westfalen. Masch. Ja, guten Abend, ich bin's dann wieder. Soll ich das jetzt wirklich alles vorlesen? In der Vergangenheit gab es eine Helferkonferenz in der Landtags-, also von der Landtagsfraktion organisiert, die auch im Landtag stattgefunden hat. Da haben circa 100 interessierte Personen auf die Einladung reagiert und es wurde in, ich glaube, 7 verschiedenen Workshops zu unterschiedlichen Themenbereichen hinsichtlich der Flüchtlingssituation gearbeitet. Das Ganze war sehr erfolgreich. Ihr findet auf den Seiten der Landtagsfraktion dazu auch so ein zusammenfassendes Video, was ich sehr interessant finde, was ich euch ans Herz lege, euch anzuschauen. Ja, dann hatten wir, wie ihr alle wahrscheinlich mitbekommen habt, in der Landtagsfraktion einen Austritt. Der Daniel Schwert ist ausgetreten. Dazu gibt es auch noch einen Link hier im Pad. Am 24. und 25., also am letzten Wochenende, hatten wir unseren Landesreittag mit Satzungsänderungen und, hey, Wahlprogrammanträge, mit sonstigen Anträgen und natürlich mit einer Vorstandsneuwahl. Der alte Vorstand wurde entlastet. Und jetzt lese ich die ganzen Positionen nicht vor. Ihr lest das selber. Bis auf eine Person ist der alte Vorstand nicht unbedingt funktionenidentisch wiedergewählt worden. Und der Jojo, der Jonathan Benedikt, ist dazugekommen als Beisitzer. Und das ist eine wunderschöne Schnittstelle zu den jungen Piraten. Und wir versuchen, da mal wieder ein bisschen mehr zusammenzuarbeiten oder ein bisschen mehr Kommunikation laufen zu lassen. Außerdem wurden Ersatzschiedsrichter gewählt und natürlich ein neues Kassenprüferteam. Und auch hier, hey, wir haben jetzt 8 Kassenprüfer. Also diese Kasse, die kommende, wird mit Sicherheit zutiefst geprüft werden. Wow. Kommendes, ja, Thema Open Antrag. Haben wir auf dem LPT fleißig beworben, wirklich an beiden Tagen mehrfach drüber gesprochen. Die Flyer und die Logfiles habe ich bis zum Schluss komplett verteilt bekommen. Da gab es sehr viel Rücksprache. Stand heute gibt es aber nur im Wiki zumindest nur 2 Stammtische, die eine Aktion angekündigt haben. Ich hoffe aufgrund der Aktivität am Wochenende, dass da noch mehr kommen, die dann zwischen dem 30. und dem 8.11. Aktionen fahren, Stammtische machen, Infostände machen, Pressemeldungen machen und. Als letztes, die Fraktion NRW bereitet auch eine Klage gegen das VDS-Urteil oder gegen die VDS vor. Da wird sich der Landesverband wahrscheinlich anschließen. Damit bin ich fertig. Danke. Also, und den einen habe ich noch. Ich möchte mich bedanken bei den vielen, vielen Besuchern, Nicht-NRW-Besuchern auf unserem LPT. Schnappi hat ja eben schon was dazu erzählt. Der Vorstand Hessen war wohl vollständig dort. Wir hatten Besuch aus Niedersachsen. Wir hatten ein Mitglied der Versammlungsleitung aus Niedersachsen, der Mike Saunus. Wir hatten Besuch aus Berlin. Wahrscheinlich noch mehr, die habe ich dann aber nicht wahrgenommen oder nicht zugeordnet. Vielen, vielen Dank für eure Besuche. So, hier wird Fragen an den Masch. Scheint nicht der Fall. Ich gebe weiter an Inavigo. Ja, Punkt 1 habe ich schon gesagt. Länderübergreifendes Mumble, dann bei uns natürlich alles auf den Wahlkampf fokussiert. Unterschriften sammeln. Wir waren auch in NRW. Einen Tag haben dort auch ein paar Kontakte geknüpft mit Piraten, die an der Grenze zur RLB sind, die uns wahrscheinlich helfen wollen. Dann ist bei uns halt Blog einrichten, Webseiten anpassen, das Übliche. Wichtig, wir haben eine relativ große Kampagne geplant, die wir im Vorfeld machen wollen, also fertig machen wollen, so dass wir sie dann, wenn Wahlkampf Endspurt ist, einfach nur noch aus der Tasche ziehen. Jede Menge Formalfu. Zu dieser Kampagne haben wir einen halben Tag hier Live-Treffen am 8.11. Der andere Hälfte des Tages wird für das Social Media TV-Spot, den wir zusammen mit BAVÜ und wahrscheinlich auch noch anderen Ländern machen. Ja, dann gab es in Rheinland-Pfalz in meinen Augen einen ganz interessanten Brandbrief. Und zwar hat unsere rot-grüne Landesregierung wollte ein bisschen in Richtung Bürgerbeteiligung, Streaming, öffentliche Raten ein neues Gesetz einbringen. Und sie haben dieses Gesetz in erster Lesung vorgestellt. Und dann ist ein, ich nenne das mal in Anführungsstrichen, geheimer Brandbrief, der von den Kommunen gekommen, die sich auf gar keinen Fall vorstellen können, mehr Bürgerbeteiligung, die sich auf gar keinen Fall vorstellen können, dass bei ihnen gestreamt wird, die sich auf gar keinen Fall vorstellen können, dass Ratssitzungen mehr öffentlich sind. Es sollte genau anders, wie es jetzt ist, sollte alle Ratssitzungen grundsätzlich öffentlich sein und nicht öffentliche müssten begründet werden. Zurzeit ist es ja bei uns in Rheinland-Pfalz eher umgekehrt. Ich denke, wenn wir da ein bisschen fit sind, können wir das für den Wahlkampf ganz gut nutzen. Ich hatte dazu auch einen Kommentar geschrieben zur Flüchtlingsproblematik. Das sage ich in Anführungsstrichen, hält sich im Gegensatz zu anderen Ländern, was ich da sehe, auf einem erträglichen Level. Das bedeutet, wir haben auch Probleme, bei uns hat Brand, bei uns ist auch ein zukünftiges Flüchtlingsheim demoliert worden. Aber es wird nicht so hoch, dass wir diesen Rechten eine ganz große Bühne bieten. Und das finde ich eigentlich ganz gut. trotzdem wird die AfD bei uns einfach auch und steigt, wird auch im Wahlkampf zur Landtagswahl wohl sicher wahrscheinlich einziehen, wenn nichts tut. Aber es ist nicht das Thema wie in Baden-Württemberg, wo Palmer ist oder der Seehofer oder wie eben gesagt wurde, in den Ostländern, wo es halt schlimmer ist. Gut, das war's erstmal. Ja, okay. Fragen dazu. Das scheint nicht so. Das Saarland können wir an dieser Stelle gut überspringen, weil Sie geschrieben haben, beziehungsweise weil Jörg geschrieben hat, dass es diese Woche nichts zu berichten gäbe. Wir gucken kurz weiter. Ist aus Sachsen jemand da? Scheint nicht der Fall zu sein. Wir gucken nach Sachsen-Anhalt. Die Zora war gerade eben kurz da, musste jetzt allerdings weiter bezüglich Wahlkampf Mumble LSA. Also falls gleich, nachdem wir hier mit unserer TU durch sind, noch jemand eine Anschlussverwendung sucht. Ganz offensichtlich läuft gerade eben auch Wahlkampf Mumble Sachsen-Anhalt. Vielleicht gibt es da noch Hilferufe, die erhört werden müssen. Was haben wir drinstehen von Ihrer Seite? Wir haben die Mumble-Treffen mit Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg regelmäßig, dienstags 21 Uhr. Ah, ich sehe gerade, das wird ein permanenter Paralleltermin zu mir. Ich nehme das persönlich. Es ist ein Wahlkampfkoordinator beauftragt worden, das ist der Harry Hensler, und eine Beauftragte für die Wahlkampfpresse, das ist die Anna Alter. Wir sind allgemein in, ich sag gerade, in der Vorbereitung zum Wahlkampf, und es ist ein Link drin mit Kontakt für die Wahlkampfhelfer. Und natürlich auch hier das übliche Problem mit Unterstützerunterschriften. Ich merke mir das mal, ich schaue mal, dass ich dran denke, das gleich noch ins Ding zu kopieren, ins Musterpad zu kopieren, von, für Sachsen-Anhalt. Da jetzt aber Sora bereits weitergesprungen ist, erübrigen sich die Fragen hier und wir können direkt weitermachen mit Schleswig-Holstein. Kathi Jasper ist die A. Scheint nicht so zu sein. Thüringen. Jan Hacke, was gibt denn da? Ja, guten Abend. Ja, wir hatten eine Landespartei doch mit Vorstandswahlen. Ja, ich bin es halt wieder geworden. Ich freue mich, dass du immer noch da bist. So, gucken wir weiter. Was haben wir? Wir haben Themenbeauftragte. Wir haben bevor du mit den Themenbeauftragten anfängst, ich muss jetzt leider los. Tut mir sehr, sehr leid. Ich sage auf jeden Fall noch schönen Abend zu euch. Und gratuliere allen, die hier frisch gewählt worden sind. Ich wollte nur nicht immer jedes Mal reinhacken. Haut rein, Jungs, und wir hören uns. Tschüss. Stopp, eine Frage hätte ich noch an dich, beziehungsweise an euch beide. Ist geplant, dass wir klagen gegen das Gesetz gegen die Netzneutralität, das heute verabschiedet worden ist? Ich denke schon, ich muss aber noch reden. Dazu bin ich heute echt nicht gekommen. Ich bin ja praktisch von der Arbeit gekommen, habe hier ein paar Sachen gemacht und dann gleich hier rein. Lass mich mit den Kollegen reden, aber ich gehe davon aus. Gut, alles klar, danke. Okay, dann verabschiede ich Astrid ebenfalls ins Bett. Wir gucken weiter. Ja, genau, dann, genau hier Dinge. TDIP, Bruno Kramm. Der war doch da. Genau, ich bin noch da. Da gibt es ein bisschen mehr jetzt zu berichten. Wie ihr alle wissen, wir hatten diese große Demonstration mit fast 250.000 Menschen da. Ungeachtet dessen fand natürlich vom 19. bis zum 23. Oktober in Miami die 11. Runde der TTIP-Verhandlungen statt, der sogenannten Stakeholder-Meetings. Die haben mittlerweile einen klaren Rhythmus und auch eine feste Choreografie, was den Rhythmus betrifft. Es ist einmal in den USA, dann wieder in Europa, wechselt also ständig hin und her. Es ist jetzt die 11. Runde. Diese Stakeholder-Meetings laufen immer so ab, dass es einmal einen relativ halböffentlichen Bereich gibt, wo eben diverse Verbände, Organisationen, Companies, Lobbyisten, aber auch NGOs die Möglichkeit haben, Vorträge zu halten. Ich hatte im Rahmen der, ich glaube, es waren die fünften, das fünfte Meeting eben auch mal einen Vortrag in Washington damals gehalten. Und dann gibt's während diese Vorträge stattfinden, gibt's natürlich einen geschlossenen Teil, wo die wirklichen Verhandelsdelegationen Klartext miteinander reden. Die sind natürlich komplett intransparent. Es gibt dann am Ende das war in dem Fall am 23. im Hyatt in Miami, eine große Pressekonferenz, wo dann die beiden Chefs, also einmal Ignacio Garcia Bassaro für Europa und sein amerikanischer Kollege zusammensitzen und dann Resümee vortragen der Presse, die anwesend ist und dann ein gewisser Umfang an Fragen gestellt werden kann. Ich habe diesmal ein bisschen was dazu mitbekommen, aus einem simplen Grunde. Wie ihr wisst, ich habe eine Plattenfirma und habe halt auch sehr viele Bands unter Vertrag. Und wie sich so zufällig trifft, ist eine meiner Bands aus Miami. Und was sich noch zufälliger trifft, ist, dass die Freundin von dem Sänger im Hyatt arbeitet und natürlich so mit ihr mit rein konnte und halt immer mal ein bisschen rumgehorcht hat. Er war natürlich jetzt kein TTI-Experte, er ist Rocksänger. Aber er hat sich natürlich ein bisschen briefen lassen und mir so ein bisschen berichtet von diversen Dingen, die so stattgefunden haben. In der Tat ist es so wie in der Vergangenheit. Es werden doch immer einige NGOs zugelassen, die dann so alibimäßig ihre Vorträge halten dürfen. Und gleichzeitig finden natürlich trotzdem knallharte Verhandlungen statt. Angeblich gibt's ja neuerdings ein kleines bisschen mehr Transparenz, aber wie wir wissen, das ist immer diese Salami-Taktik. Was eine viel dramatischere Taktik ist, und ihr habt das bestimmt in der letzten Zeit mitbekommen, und wir müssen uns auch eine Strategie überlegen. Ich hatte auch zuletzt jetzt mit dem Uwe Hicks gesprochen, der von Naturfreunden ist und eben diese große TTIP-Demo organisiert hat, dass wir uns eine neue Strategie überlegen müssen, denn es ist momentan der große Versuch da und die Medien steigen da schon drauf ein. Der Spiegel hat's getan, die FAZ hat's getan, diese ganze TTIP-Kritikbewegung als ein rein nationalistischen Reflex zu branden und alles als relativ uninformierte Chlorhuhn-Kritiker-Szene darzustellen. Ist natürlich leicht, sich sehr, sehr viele immer darauf eingelassen haben, in erster Linie das Chlorhuhn zu thematisieren, weil sich damit halt schön schnell irgendwas erklären lässt, was aber eigentlich nicht sinnvoll ist. Wir sind ja auch sehr schnell tiefer eingestiegen, nur leider wurden diese Argumente dann nicht immer öffentlich behandelt. Es gibt einige, die mich dafür kritisiert haben, dass ich in der letzten Zeit jetzt auch wieder mal bei Russia Today war und eben umfangreich darüber berichtet habe, was stattfindet bei TTIP. Aber ich tue das auch immer nach Rücksprache mit meinem Landesvorstand, die das ausdrücklich unterstützen, weil wir sonst momentan einfach keinerlei Möglichkeit haben, dieses Thema überhaupt irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen. Dieses Branding von TTIP-Protestbewegung als eine nationalistische Bewegung wird in der nächsten Zeit noch sehr, sehr viel stärker werden, dass jegliche Form von Kritik und Demonstration von TTIP-Gegnern dann immer automatisch so ein Stückchen weit als Nationalisten dargestellt werden. Das wird sich noch forcieren im Sinne von TTIP sei ja eine Möglichkeit, endlich Grenzen zu überwinden, nationale Grenzen und eben halt zu einem globalen Handelssystem zu kommen. Dabei wird natürlich immer gerne vernachlässigt, dass A, diese Verhandlung nur bilateral ist und zum Zweiten, dass es keine demokratische Verhandlung ist, sondern große Konzerne transnationaler Art, die eben ihre Geschäftsmodelle umsetzen wollen. Wir werden auch in der nächsten Zeit sehen, die FDP ist ja bekanntermaßen schon immer ein Befürworter von TTIP, dass wahrscheinlich diverse Piraten, die jetzt auch dorthin gewechselt sind, das Ganze dann eben auch so verkaufen werden, dass TTIP ja auch eine großartige Chance wäre, bestimmte Themen wie zum Beispiel das Thema Netzneutralität wieder auf die Agenda zu bringen, weil durchaus amerikanische ISPs, aber auch Content-Firmen sowie Verbände von innovativen Netzunternehmern durchaus klagen könnten vor einem Schiedsgericht gegen diese Abschaffung oder partielle Abschaffung der Netzneutralität, weil es eine Diskriminierung ihres Geschäftsmodells ist. Zum Beispiel, es ist jetzt möglich, dass die Telekom zusammen mit Spotify ein Sonderpaket eben haben kann, wo es ein Zero-Rating gibt. Das heißt, das wird nicht ans Volumen angerechnet und das könnte natürlich ein Mitbewerber, der eben auch eine Streaming-Plattform, eine neue anbieten will, der dann nicht die Möglichkeit hat, so einen Deal auszuhandeln, weil er nicht das Budget wie Spotify hat, dann dazu eben bringen, eben dagegen zu klagen. Nichtsdestotrotz ist natürlich eine sinnvolle Sache, die Netzneutralität loszuwerden, aber nicht dadurch, dass wir uns TTIP holen. Das wird aber in der nächsten Zeit ganz häufig ein Argument sein, gegen das wir ankämpfen müssen. Wir müssen insofern auch viel intensiver unsere piratenspezifischen Themen hinsichtlich TTIP darstellen und aufbröseln. Das sei einmal der ganze E-Commerce-Bereich in dem Zeitalter des Unsafe Harbor, wo es keine wirkliche klare Datenschutzrichtlinie gibt mit den Vereinigten Staaten, wo man davon ausgehen kann, dass eine E-Commerce-Regelung wie im Trans-Pacific Partnership etabliert wird, was extrem gefährlich ist. Das sind diese Thematiken, die wir nutzen müssen, damit man eben auch ein Stückchen weit wegkommt von dieser rein auf Verbraucherschutz und vor allem eben auf so Dinge wie Chlorhühnchen verzichten zu können, weil die im Endeffekt nur kontraproduktiv sind. Und da müssen wir uns auf alle Fälle warm anziehen, weil wir müssen aufpassen, dass das auf keinen Fall passiert, dass jegliche Form an TTIP eben dann rechts gebrandet wird. Die entwerten doch nur unseren Stimmzettel. Das ist doch alles, was sie da machen. Kotz. Entschuldigung. So, gibt's noch Fragen? Ja, ich hätte da noch einen bisschen ab um TTIP. Bruno, bei dir steht ja auch Urheberrecht drauf als Themenbeauftragung. Hast du irgendwas in petto, was Forschungsergebnisse angeht, sobald öffentliche Gelder drin sind? Oder muss ich mir da aus dem Bildungsbereich selber was aus den Fingern saugen? Ich glaube, ich habe da sogar in meinem Urheberrechtsordner hier ein Papier, was ich, glaube ich, mal vom, wie heißt der, Dobusch von der HU bekommen habe. Ich guck mal. Schick mir mal deine E-Mail-Adresse, dann werde ich dir was zukommen lassen. Und ansonsten, ja, Entschuldigung, ich hatte Urheberrecht komplett vergessen. Mea culpa maxima. Noch kurz vorher zu der TTIP-Geschichte. Jetzt gibt's natürlich Leute, die sagen, na ja, das war jetzt ein Spiegelbericht, ein FAZ-Bericht. Wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass generell so eine Schmutzkampagne jetzt gefahren wird. Doch, das können wir schon. Ich habe einen sehr guten Bekannten aus der Bertelsmann-Stiftung, der namentlich nicht genannt werden möchte, weil er eben dort auch arbeitet und deswegen vorsichtig sein muss mit den Infos, die er rauslässt. Aber die Bertelsmann-Stiftung wird ganz intensiv darauf setzen, eben genau diesen nationalistischen Reflex bei den TTIP-Kritikern immer wieder zu thematisieren, dass es irgendwann in der Öffentlichkeit dann mal zu so einem Automatismus wird und es dann natürlich auch sehr, sehr schwer wird. Weil letzten Endes haben sich auch in der Vergangenheit diverse Umweltorganisationen auch immer wieder schnell, leicht branden lassen, weil sie eben auch ganz bewusst gesagt haben, wir sind weder links, wir sind nicht rechts, sondern wir sind halt in erster Linie für unser Thema unterwegs. Und da ist natürlich dann die Gefahr schnell gegeben, dass man in so eine Richtung reingesteckt wird. Bei der Bertelsmann Stiftung ist das eine klare Strategie in der nächsten Zeit. Wir können davon ausgehen, dass natürlich da das Portfolio von Bertelsmann sehr groß ist, medial, dass da natürlich viele dabei sein werden. Und ich denke auch mal, unsere Freunde der Bild-Zeitung werden das fahren. Und wer sich so recht erinnert, als die TTIP-Demo ablief und mal auf Twitter in der Timeline geguckt hat, gab es durchaus sehr, sehr viele ehemalige Ex-Piraten, die sich jetzt so teilweise in einer, ich will es jetzt nicht antideutschen, aber in so einer Huntington-Linken-Bewegung formiert haben, die durchaus laufend üble Tweets in Richtung von wegen, schau dir doch diese ganzen TTIP-Nazis an, guck mal an mit ihrer Guillotine, sind ja nicht besser als die Pegida mit ihrem Galgen, dann irgendwelche Bilder von Identitären, die sich eben reingemischt hatten in die Demo. Also nichtsdestotrotz, wir müssen aufpassen, auch wenn jetzt jeder hier gewarnt ist, wir müssen stetig daran arbeiten, dass diese Diskreditierung hin die TTIP, Anti-TTIP-Bewegung, seine nationalistische Strömung, dass das nicht Fuß fasst. Weil letzten Endes, wenn diese Strategie aufgeht und dann plötzlich die TTIP-Kritik gesehen wird als was Ähnliches wie eine Pegida-Bewegung, dann haben wir letztendlich verloren. Aber genau das wird momentan versucht und da müssen wir einfach extrem aufpassen. Zum Urheberrecht, gerade die Geschichte mit Netzneutralität ist ein Urheberrechtsthema insofern, wenn wir immer sehen, dass es bei unserer Reform des Urheberrechts, wo wir eben dem Urheber mehr seiner Rechte, seiner Vermarktungsrechte auch zurückgeben wollen und auch die Chance sehen, für den Urheber sich selbst zu vermarkten, natürlich mit einer fallenden Netzneutralität kaputt gemacht wird. Denn gerade die Netzneutralität hatte ja immer garantiert, egal wer auch immer, ob das eine große Verlagsfirma ist oder ein kleiner einzelner Urheber, dass jeder gleichermaßen neutral dieses Netz zum Durchleiten seiner Inhalte nutzen kann. Aber ab dem Moment, wo eben große ISPs mit großen Verlagshäusern gemeinsame Bundles bilden, also zum Beispiel Warner bietet an, dass Telekom das Repertoire zu einem bestimmten Kurs bekommt. Telekom bietet das Ganze als eine Streaming-Plattform mit einem Zero-Rating an, wo quasi volumenbefreit man dann die Musik hören kann. Schon schaut's für den kleinen Anbieter ganz, ganz schlecht aus. Was ist die Folge davon? Viele kleine Kataloge und Anbieter werden irgendwann genötigt sein, dann eben doch zu einer großen Firma zu gehen wie Warner und dann eben Subverlagsvertrag zu machen, um eben dann auch in diese günstigen und sinnvollen Pakete reinzukommen. Noch dazu fördert natürlich das Abschaffen der Netzneutralität auch die Bildung von abgeschlossenen Infrastruktur. Lösungen und Netzwerken, die eben dann zum Beispiel mit Zero-Rating befreit sind und natürlich dann jeder Anbietende, der eben mit einem eigenen Netzwerksystem von außen kommt, wird dann letztendlich als Bezahlservice nicht so häufig von den Menschen angesurft. Das heißt, kannst du innerhalb der nächsten halben Minute vielleicht mal zum Schluss, also es liegt nicht an dir, es liegt einfach nur an der Karte. Ja. Gut, Netzneutralität, langer Rede, kurzer Sinn. Die Netzneutralität betrifft auf alle Fälle das Urheberrecht. Es gibt dazu ein ganz großartiges Buch, was ich eben empfehlen kann. Urheberrecht und Netzneutralität, das hat geschrieben der Ilja Braun. Das könnt ihr jederzeit euch ergoogeln und das kann ich jedem nur empfehlen zu dem Thema. Das sind zwar gut 200 Seiten, aber das wird euch auf alle Fälle viel zum Thema Urheberrecht rüberbringen. Ich hätte eine ganz kurze Wortmeldung. Ja, schieß los. Ja, sehr kurz. Also das Erste ist einfach so, die wollen jetzt unsere Demokratie, und eine Demokratie ist ja nun mal keine Diktatur, scheibchenweise an die Wirtschaft verhökern und uns dann noch Nationalisten schimpfen. Na, super. Jedenfalls habe ich noch die Frage, wo werden denn diese Urheberrechtsgeschichten eigentlich besprochen? Weil ich habe da ein bisschen, ich war in der AG Kulturpolitik und ich habe da ein bisschen Diskussionsbedarf, wo gehe ich damit jetzt eigentlich genau hin? Ja, das ist ein großes Problem. Es gibt zurzeit keine aktive AG, die das Thema behandelt. Es gibt 2-3 Piraten, die sich dafür interessieren. Ich bin momentan relativ allein auf weiter Flur und werde deswegen wahrscheinlich auch die Beauftragung abgeben, weil es relativ wenig bringt, einfach alleine in so einem Themenfeld unterwegs zu sein. Oder du machst einen Erklärung, ich bin dabei. Das ist natürlich auch cool, ja. Okay, cut. So, ich danke und ich gucke schnell weiter. Jetzt muss man mal ein bisschen gucken. Es ist irgendwie verdammt viel Content. So, Sozialpolitik. Gernot, der glaube ich ist heute nicht da und hat die Termine nur eingetragen. Ich verzichte jetzt aufgrund der Uhrzeit mal darauf, die Termine vorzulesen. Das ist nur, das ist Mammelsitzung. Gesundheit, Wolf-Dietrich Trenner. Der ist nicht mehr da. Ich glaube, der hat ja immer ab 9 AG. Der ist jetzt leider hinten runtergefallen. Was haben wir denn hier? Nächster Gesundheitstermin ist am 4.11. um 20 Uhr. Die Tagesordnung dafür beinhaltet Programmentwürfe, Flyer-Überarbeitung, E-Health-Gesetz, elektronische Gesundheitskarte, Telematik, Infrastruktur, wo ich gerade nicht weiß, was das ist, und Finanzierung des Gesundheitswesens. So, next up, Bernd Schreiner, Umweltbeauftragung, ist der da? Scheint nicht der Fall zu sein. Energiepolitik, Michael Berndt. Ja, kurz. Es gibt eine Kampagne der Atomindustrie im Vorfeld des Pariser Klimagipfels. Sie haben da einen Trickfilm gemacht, der die Runde macht, nach dem Motto, wir brauchen doch mehr Atomkraftwerke, weil sie CO2-frei sind, damit wir das Klima retten. Das funktioniert so natürlich überhaupt nicht. Dazu gibt es eine Studie und im Deutschlandfunk heute Mittag wurde das behandelt. Deswegen habe ich den Link dazu mal reingestellt. Kann man sich gut mal durchlesen. Ja, aber es ist natürlich ganz spannend, dass das Thema CO2-Freiheit bei Atomkraftwerken so nach, ich glaube, 50 Jahren fast jetzt mal wieder hochkommt. Dann war ich heute Nachmittag 3 Stunden bei einer Veranstaltung unseres Übertragungsnetzbetreibers Tennet hier in der Region. Wir haben ja hier viel Stress und Diskussion. Tennet hat versucht, eine Maßnahme zu begründen. Teilweise ist das durchaus laut geworden bei der Veranstaltung, weil in ziemlicher Mannstärke eine BI auch vor Ort war. Und spätestens jetzt weiß Tennet, dass die ganze Region aufgebracht ist gegen die Pläne. Ich habe mich dann auch ausführlich mit Mitarbeitern unterhalten und habe die Zusage bekommen, dass wir technische Daten zur Verfügung gestellt bekommen, die über das, was als Begründung im Netzentwicklungsplan der Bundesnetzagentur steht, auch deutlich hinausgehen, die wir dann auch entsprechend analysieren und hinterfragen können. Im Anschluss an die Veranstaltung gab es dann auch noch ein kurzes Interview bei unserem Radiosender hier in der Region, der auch vor Ort war. Jo, ich danke dir. Gibt es Fragen zur Energiepolitik? Das scheint nicht der Fall. So, Sammelabfrage. Landwirtschaft, Asylpolitik, Kultur und Medien, Datenschutz, NSA-Skandal, Queer. Nicht? Dann Bildung, Forschung, Wissenschaft, Alkohol. Ja, ich kann es kurz machen. Vieles hat sich nicht getan. Ich weise auch auf dem LPT in NRW auf Zwecksgespräche am Rande, die sehr gut und erfolgreich waren. Eine Sache, die mich im Moment beschäftigt, habe ich oben schon mal als Link reingetan. Da hat der BDA als Lobbygruppe verhindert, dass ein Lehrbuch oder eine Lehrhilfe der Bundesanstalt für politische Bildung verteilt wird. Aber auf der anderen Seite hat er die Bertelsmann Stiftung ist dabei oder steckt dahinter, Wirtschaft als Pflichtfach einzuführen in allen Bundesländern. Also das sind so ein der vielen Themen, die mich im Moment beschäftigen. Vielleicht schreibe ich was dazu. Wer will, kann es mal lesen. Ansonsten wird es thematisch weitergehen auf dem Themenbeauftragten-Treffen, weil da habe ich einige Sachen, die mit anderen Feldern zu tun haben und die dann besprochen werden. Ansonsten war es das. Wunderbar. Gibt es dazu noch Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Jetzt gucke ich gerade mal kurz. Was bleibt denn noch? Genau, was bleibt, ist die freie Netzebeauftragung und die Außen- und Sicherheitspolitik. Ich habe es gerade noch mal natürlich ein bisschen in den Kanal gelinst. Ich sehe gerade den Alex Kohler nicht mehr, den ich vorher noch gesehen hatte und den ich dementsprechend dann darum gebeten hätte zu berichten aus der Außen- und Sicherheitspolitik. Ich guck mal kurz rein, das ist Chewbacca wurde in Odessa verhaftet, steht im Pad. Ich lese das einfach vor und nehme das zur Kenntnis. Des Weiteren läuft die Vorbereitung für die Iran-Sicherheitskonferenz vom 11. bis 13. Februar in München. Das von Seiten Außen- und Sicherheitspolitik. Jetzt frage ich noch mal kurz, ob der Herr von den freien Netzen da ist. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Gut, dann Entschuldige die Hetze jetzt auf den letzten Rednern. Ja. Und zwar zur Außen- und Sicherheitspolitik. Das letzte Mal war auch niemand da. Ich bin ein bisschen unsicher. Es gab ja die Rede von Navid Kamani, Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels. Und es gibt eine Analyse der Krautreporter oder eines Krautreporters. Die Krautreporter sind ja eine Crowdfunding-finanzierte Journalistengruppe, die sich ausführlich mit der Problematik Syrien auseinandergesetzt hat. Ich kann das inhaltlich nicht beurteilen, unterstelle mal, dass die aber doch nach bestem und Gewissen arbeiten. Soll ich beide Links mal reinstellen? Ich würde jetzt mal sagen, schaden kann es nicht. Also ich habe zu dem Thema persönlich überhaupt keinen Kontakt, also fragst du dann gewisserweise den Falschen, aber ich würde mal sagen, stell sie rein, kaputt machen wird das jetzt nichts, also passt das schon. Ja, also ja, beides also würde ich empfehlen, wer Interesse hat an der Problematik Syrien und so weiter, weil es doch sehr informativ ist, auch die Rede von dem Navid Kermani, aber das ging, die ging ja auch durch die Presse. Ich verlinke das einfach mal, vielleicht ist ja mal jemand von der Außenpolitik dann noch da. Okay, na gut, dann glaube ich, kann ich an dieser Stelle aber offiziell beenden. Das war halt eine sehr lange Sitzung. Ich war auf den letzten Metern ein bisschen hektisch, gerade weil sie so lang war. Dafür bitte ich um Entschuldigung. So, genau. Ich werde mich jetzt erstmal kurz zurückziehen. Wie sieht das jetzt aus mit der weiteren Planung des Abends? Also ich glaube, unsere Jura-Justiz, was weiß ich, also Jura-Leute sind sowieso weggerannt, oder? Und wenn du dann Gespräch nicht mehr machen willst, dann kannst du das einfach auf nächste Woche verschieben. Das Ding ist, lass uns das schieben, weil erstens haben wir jetzt schon echt krass lang gemacht, das ist da die Extended Version. Es ist auch so, wir müssen eigentlich erstmal im Vorfeld klären, handeln wir uns damit den größten Ärger überhaupt ein oder könnte das durchaus durchgehen, ja? Und das können wir ohne die Jura-Leute schlecht machen. Okay, gut. Dann kann ich an dieser Stelle guten Gewissens offline gehen. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und bis nächste Woche. Ach ja, genau, und letzte Sache von mir noch. Im Rückverweis auf das Konzept, das ich heute ganz am Anfang vorgestellt habe, falls irgendjemand von euch ein politisches Thema, ein Positionspapier, ein Grundsatzprogramm, Antrag oder irgendetwas Vergleichbares, Politisches hat, was er gerne mal in einer gewissen Runde diskutieren möchte und ein bisschen verfeinern möchte sozusagen oder einfach mal vorstellen möchte, was der Arbeitsstand ist, dann seid ihr sehr herzlich willkommen, euch bei mir zu melden. Ich moderiere da immer sehr gerne für sowas. Und damit wünsche ich euch eine gute Nacht. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.